Dat Dack, dat Dack, dat Dack ist an Blökern. Dat Dack, dat Dack, dat Dack ist an Blökern. Wie bruck hier kein Water, lat den Schiet man so aufbrennen. Brenn, ole Schietkram, brenn. De Drang Düvels. Ein Dach stand in Flammen und die freiwillige Boomsdorfer Feuerwehr verzeichnete ihren größten Einsatz seit 20 Jahren. Pumpen und Schläuche lagen auf der Straße, von einer Drehleiter aus bewässerte ein Feuerwehrmann mit einem Stahlrohr das brennende Dach. Don und Kalle standen auf der dem Feuer gegenüberliegenden Straßenseite und tranken Bier. Es war Herbst. Don musste sich eingestehen, dass er die Flammen genoss. Ihre Wärme, ihr Geruch und ihr Lodern erinnerten ihn an die langen Lagerfeuerabende im Sommer. Es fielen ihm die Mädchen ein, die er in diesem Jahr geküsst hatte, und es wurde ihm warm ums Herz. Er fand es erstaunlich, wie abrupt der Sommer vergangen war. Doch diese träumerischen Gedanken in der Idylle des Feuerscheins wurden schließlich von Mutter Meier gestört, die unaufhörlich hysterisch kreischte. »So ist das im Leben«, sagte Kalle. »Spielverderber gibt es immer und man schenkt ihnen am besten keine Beachtung.« Frau Meier kam direkt auf Don zugestraxt. Sie trug ein kultiviertes Abendkleid und stürzte fast, weil ihr hektischer Lauf sich nicht mit ihren Stöckelschuhen und ihrem engen Kleid vertrug. Mit feuerrotem Gesicht blieb sie ausgerechnet vor ihm, dem Pazifisten, stehen, starrte ihn an und öffnete ihren Mund. Don verkniff sich das Grinsen und bemühte sich, wegen seiner Fahne wenig zu atmen. Sie sah einfach blödsinnig aus, ein bisschen wie die Behinderten, die er bei seiner Zivi-Arbeit betreute. Schamanen sagen, dass die Seele aus dem Körper fliegt, wenn man den Mund zu lange offen lässt. Frau Meiers Seele flog jedoch schnell wieder zurück, um ihn zu beleidigen. Sie, stammelte sie nach dem Treffen wortsuchend. Er wurde nur selten gesiezt und wusste, das wird ernst. Sie Brandstifter! Endlich hatte sie es raus. Don konnte Verständnis für sie aufbringen. Genau genommen sah er mit seinen Dreadlocks wie ein idealtypischer Bombenleger aus. Auch Kalles Manowar-Poser-T-Shirt hätte jedem irrsinnigen Brandstifter gut gestanden. Da er jedoch zwei Köpfe größer war als Frau Meier, stürzte sie sich auf den kleineren vermeintlichen Übeltäter. Bevor die Situation eskalieren konnte, kam ihr Ehemann, warf ihr eine Decke über die Schultern, nahm sie ermattet an sich, wendete ihren Blick von dem Beschuldigten ab und nuschelte ein leises Entschuldigung. Don war unschuldig. Er holte eine Dose Bier aus seinem Rucksack. Alles hatte vollkommen friedlich angefangen. Kalle war von einem Zivilkollegen zum Doppelkopfspielen eingeladen worden. 2 Stunden später holte er Don mit dem neuen Golf seines Vaters ab und sie fuhren gemeinsam nach Bumsdorf. Unterwegs hielten sie an einer Tankstelle an und Don kaufte von seinem Zivisold ein paar Dosen Bier und eine Flasche Jägermeister. Wer hat, der gibt. Eine alte Schnorrerregel. Jägermeister musste sein, weil Don bei dem Namen Bumsdorf an ein Dörfchen mit Schützenverein dachte und beim Schützenverein lag Jägermeister nicht fern. Sie fuhren über dunkle Landstraßen. Der Golf war von Kalles Vater mit einer Kassette des Musikzugs Peter Rode ausgestattet worden. Beide empfanden es als ideale Voraussetzung, um sich auf den dörflichen Abend einzustimmen. Wie immer bereitete Kalle Don auf den vor ihnen liegenden Abend vor. »Heute fahren wir in die vom Territorium her größte, von der Bedeutung her kleinste Stadt Mittelsachsens, Pfefferstadt, eine riesige Ansammlung von öden Käffern, die von öderen Industriegebieten unterbrochen wird. Wir fahren hier nur hin, um Burkhard Meier, kurz Burgi, einen langweiligen Zivi-Kollegen von mir zu besuchen, der gerne Doppelkopf spielt. Bereite dich mental auf das unterste Niveau vor, Burgi ist auf Bumsdorf hängen geblieben.« »Hängen geblieben?« »Ja, mit kleinen Dörfchen ist es wie mit Drogen. Wenn man zu viel davon bekommt, bleibt man hängen und verblödet. Ausgerechnet auf Bumsdorf, dessen einziger Vorteil die großen Häuser sind, die es ermöglichen, die Ehepärchen in getrennten Schlafzimmern unterzubringen.« »Also, ich mag Dörfer gerne. Es gibt zwar weniger Mädchen auf Dörfern und die meisten sind schon vergeben, aber es ist doch schön, morgens aufzuwachen und keine Autos und Straßenbahnen zu hören. Ein Tag auf dem Dorf ist für mich wie Urlaub. Ich fühle mich freier, wenn ich nicht von Häusern oder Fabriken eingeengt werde. Städte sind wie Gefängniszellen, die einem den Ausblick versperren. In der Stadt vermisse ich am meisten den Horizont, den Ausblick auf die Freiheit. In Mittelstadt habe ich bisher erst 2 Stellen gefunden, wo ich schöne Sonnenuntergänge beobachten kann.« »Ich hasse Dörfer. Dörfer sind der misslungene Versuch, eine Stadt zu sein. Ich bin froh, wenn ich keinen Horizont ertragen muss. Ich freue mich über jeden Lärm, der mich von der unerträglichen Stille ablenkt. Ruhe heißt Stillstand. Lärm, Geräusch und Krach sind Musik für Nihilisten in Städten. Ob man sich in einem Dorf niederlässt oder in einem Sarg unterhalb der Erdoberfläche wohnt, macht faktisch keinen Unterschied.« »Und warum fahren wir hierher?« »Burgi fragte mich, ob ich Lust auf Doppelkopf habe, und weil ich Mitleid mit ihm hatte, habe ich ja gesagt. Auch ich bin manchmal ein netter Mensch.« »Schenkst du mir auch nur aus Mitleid deine wertvolle Zeit?« »Nein, warum sollte ich dich bemitleiden? Du bist doch der einzige Freund, den ich noch habe. Mein Mitleid reicht für einen Abend, meine Freundschaft für ein kurzes Leben.« 3 Minuten Schweigen. Kalle fuhr fort. Oder, um es ganz deutlich zu machen, und ich sage es dir nur ein einziges Mal, ich habe dich gern in meiner Gesellschaft. Für mich bedeutet Freundschaft eine kleine Insel von Solidarität und Akzeptanz in einer sinnfreien Welt. Kalle hielt vor einem auffälligen grün gestrichenen Haus und sagte, hier sind wir Gast, drum mache ich Rast. Sie stiegen aus und klingelten. Über der Klingel hing ein handgefertigtes Schild aus Ton, auf dem »Hier wohnen Luise, Gerhard und Burkhard Meier« stand. Bogi öffnete, mit einem Trainingsanzug und Badelatschen bekleidet die Tür. »Hi, Kalle!« »Moin, Bogi. Das ist Don John, mein Freund und unser vierter Mann.« »Ich habe auch was zu trinken mitgebracht«, sagte Don. »Wäre nicht nötig gewesen. Meine Eltern sind im Theater und wir haben die Hausbar für uns alleine.« Bogi führte die beiden in einen rustikal eingerichteten Kellerraum, der, wie er erläuterte, seit mehr als 30 Jahren für Partys genutzt wurde. Auf der Theke standen mindestens 40 verschiedene Flaschen mit Bananenlikör, Goldkehlchen, Himbeergeistern und vielen anderen Getränken, von denen einige ungeöffnet, viele verstaubt waren. Der Raum mit dem Mobiliar einer Dorfkneipe imitierte Gemütlichkeit, ohne gewachsenen Charme. Die Steintapete sah aus wie Stein, die Flaschen sahen so aus, als würde aus ihnen getrunken, und einst dagewesene Gäste sahen auf den aufgehangenen Schnappschüssen aus, als würden sie sich amüsieren. Bogi zeigte auf 3 runde Holzteller an der Wand mit aufgemalten Rehen und Hühnern, auf denen Bumsdorfer Schützenkönig 93, 94 und 96 stand. »Die sind von mir. Ich bin der beste Schütze hier im Dorf.« »Fehlt da nicht 95?« fragte Kalle. Eine Stimme meldete sich hinter einem Eichenholztisch. »Sprich es lieber nicht an. Beim Schützenfest 95 ist Bogis ehemaliger bester Freund mit Bogis Freundin abgestürzt. Bogi hat das gesehen, hat sich unterm Schießen volllaufen lassen und war bei der letzten Runde so breit, dass er nicht einmal mehr die Scheibe getroffen hat. Aber anschließend hatte er es ihm richtig gegeben. 1 Woche Krankenhaus für den Assi, 30 Arbeitsstunden im Jugendzentrum für Bogi. Das war's wert. Sprech ihn lieber nicht drauf an und erwähne niemals, ich sage noch einmal, niemals den Namen Katrin.« Bogis Gesicht lief weinrot an. »Das ist Tino. Hört lieber nicht auf ihn.« Er zeigte auf den Glatzkopf, der am Tisch saß und ein Weizenbier trank. »Hi, Tino. Ich bin Don John und das ist Kalle.« Das Doppelkopfspiel begann und die vier betranken sich, indem sie nach und nach die Hausbar durchprobierten. Tino erzählte die tollsten Geschichten über Burgi. »Hab ich schon erzählt, dass Burgi ein kleiner Star in unserem Dorf ist? Letztes Jahr haben die Sauinger...« »Diese scheiß Sauinger«, berichtigte Burgi. »Die scheiß Sauinger-Säuer haben unser Osterfeuer 2 Tage zu früh angezündet. Daraufhin ist er allein und nur mit einer Axt bewaffnet nach Sauingen gewandert.« »In dieses Mistkaff«, warf Bogi ein. »Er ist also in dieses blöde Mistkaff gewandert und hat den Maibaum der Sauinger in metergroße Stücke zerlegt. Bogi ist ein echter Bumsdorfer Volksheld.« Don fühlte sich unwohl. Der Partykeller war zwar funktionstüchtig, aber sie waren hier Fremdkörper. Gäste, die 20 Jahre zu spät zu einer Faschingsparty gekommen waren. Es schien, als würde Bogi die ganze Last des Dorfes auf seinen breiten Schultern tragen. Es drängte sich ihm eine Frage auf. »Bogi, warum machst du eigentlich Zivildienst, wenn du so gut schießen kannst?« »Ja, schießen kann ich. Aber noch besser kann ich Auto fahren. Es gibt nichts Besseres, als mit einem vollbesetzten Sprinter 50 Kilometer auf der Landstraße in 20 Minuten zurückzulegen. Außerdem hat man eine großartige Geräuschkulisse.« Er simulierte mit seinen Händen in der Luft ein Lenken und gab sonderbare Nöns, Nöns und Ah, Ahs von sich. »Die Bekloppten brüllen manchmal laut auf. Einige pissen sich ein, aber sie können niemandem davon erzählen, weil sie selbst dazu zu bekloppt sind. Und was machst du?« Don spielte mit seiner Zigarette am Aschenbecher. »Ich bin auch Zivi. Ich betreue geistig Behinderte und helfe ihnen, sich von Busfahrten zu erholen.« Tino meldete sich zurück. »Also noch ein Weichei und Vaterlandsverräter. Kannst du wenigstens ordentlich trinken?« »Wir sind gut im Training.« Kalle bemühte sich, seine Aussage zu bestätigen, indem er demonstrativ einen Pflaumenlikör öffnete. Tino wurde unruhig. Er hatte was zu erzählen. »Und? Habt ihr auch tolle Trinkspiele beim Zivildienst?« Kalle trank sein Glas aus und sagte, »Wir spielen nicht, wir trinken. Was spielt ihr denn bei der Bundeswehr?« »Also, meistens fangen wir mit Gasmaskensaufen an. Einer setzt sich eine Gasmaske auf und dann schraubt er das Mundstück ab, setzt seine Flasche an und schüttet das Bier in die Maske.« »Und dann?« fragte Kalle. »Na, was dann? Da muss er natürlich das Bier ächzen, um nicht zu ersticken.« »Toll!« ermunterte ihn dann. »Auf jeden Fall macht es toll breit. Oder Spindsaufen. 2 Soldaten setzen sich mit jeweils einer Kiste Bier auf den Spind und dann wird so lange gesoffen, bis einer runterfällt.« Kalle unterbrach. »Es ist noch kein Jägermeister vom Himmel gefallen.« Und trank. Tino fuhr fort. »Oder das Minutensaufen. Wir stellen eine Uhr auf den Tisch und zu jeder vollen Minute wird ein Schnäpschen getrunken. Aber am tollsten ist immer noch die Heimfahrt. Die Heimfahrt? Fragte Kalle interessiert. Wir suchen uns einen Trottel aus, der rauslaufen, sich einen Zweig suchen und mit dem Zweig am Fenster vorbeilaufen muss. Wenn er es richtig macht, sieht es von innen so aus, als säße man im Zug und die Landschaft huscht an einem vorbei. Don wünschte sich jetzt auch, er säße in einem Zug und würde nach Hause fahren. Am liebsten hätte er Tino und Bogi rausgeschickt, um sie mit einem Zweig am Fenster vorbeilaufen zu sehen. Doch Tino begann bereits mit dem nächsten Kuriosum. Don vermutete, dass Tino einen Film mit Bundeswehr-Anekdoten in seinem Innern gespeichert hatte. Einmal angetrunken, würde Tinos abspurenlose, aneinandergeschnittener Kurzfilme anscheinend nur noch mit dem Verlust seiner Muttersprache aufhören können. Und dann lassen wir die Spind-Jukebox laufen. Einer wird in den Spind gesetzt, die Tür wird geschlossen, dann schmeißt jemand einen Groschen rein und wünscht dich ein Lied. Kalle unterbrach. Wo man trinkt, da lass dich ruhig nieder. Und trank. Tino fuhr fort. Derjenige, der in der Jukebox sitzt, muss das Lied singen. Ansonsten wird die Jukebox geschüttelt und wenn er zu lange nicht singt oder zu viele Texte nicht kennt, wird die Jukebox umgeschmissen. Tino dachte versonnen einen Augenblick nach. Kalle nutzte die Zäsur, um sich anderen Themen zu widmen. Er war alles andere als ein Pazifist, aber Heldengeschichten von saufenden Kompanien waren ihm unerträglich. Kalle hatte enorme Schwierigkeiten, sich seinen verehrten Geschichtslehrer, den Reservisten Major Siebert, in einen Spind vorzustellen. Verwechselte Tino das Wort Kameradschaft mit Trinkersolidarität? Gibt es hier im Bumsdorf Frauen, die wir zu uns einladen können? Eine gute Idee, dachte Don. Eine Frau würde die Stimmung retten. In seiner Verzweiflung begann Don innerlich zu fabulieren. Frage an Radio Erivan. Ist es möglich, ohne Imageverlust eine oder mehrere Frauen in diese Bumsdorfer Säuferhöhle zu locken? Radio Erivan antwortet, im Prinzip ja, aber... Tinos Augen blitzten auf. Gute Frage. Bogi, welche Schlampen leben hier noch? Also, früher hatten wir Sina, aber die ist abgehauen und studiert jetzt. Dann haben wir noch Susi, aber die hat das Lager gewechselt, nachdem sie es mit dem ganzen Dorf getrieben hat. Die ist jetzt bei den Jesus-Freaks total durchgeknallt und heiratet irgendein Jesus. Eigentlich haben wir nur noch Wursti, aber die wiegt so viel wie wir vier zusammen. Sie ist rattig, aber keine Augenweide, bemerkte Tino. Und Claudia, über die bin ich schon drüber gestiegen, aber sie ist erst 16. Das Drübersteigen betonte Burgi, indem er zweimal mit seiner rechten Hand auf seine linke Faust klopfte. Und mit 16 schon eine vollwertige Schlampe. Angeblich hat sie sogar schon einmal abgetrieben, fügte Tino hinzu. Meins, wie es singt und lacht. Burgi schenkte sich einen Holunderschnaps ein, den er mit dem Spruch »Auf dem Boden an den Hoden, noch ein Schluck, ruck, zuck, zuck« herunterschüttete. »Wie kommt es, dass sich ausgerechnet die Blödesten am häufigsten fortpflanzen?« fragte sich Don. Er betrachtete Burgi und fand keinen vernünftigen Grund, warum eine 16-Jährige sich von diesem Typen bestäuben lassen sollte. Andererseits fand Don auch keinen vernünftigen Grund, warum er einen Abend mit Doppelkopfspielen auf dem Dorf verbrachte. Sie spielten wortlos ein paar Runden, um nicht weiter miteinander reden zu müssen. Der kleinste gemeinsame Nenner. Burgi ging auf Toilette, kam zurück und sagte, »Es brennt!« Daraufhin setzte er sich und starrte ins Leere. »Ja, meine Kehle brennt auch, deswegen trinken wir doch Korn«, sagte Kalle. »Nein, ich meine, es brennt«, wiederholte Burgi. Tino schaute ihn fragend an. »Was brennt?« »Na, hier brennt's.« Kalle blickte sich um. »Hier brennt nichts.« »Doch, oben.« »Don, unser gemeinsamer Freund Burgi scheint etwas introvertiert zu sein, deswegen bitte ich dich höflich nach dem Rechten zu schauen«, sagte Kalle. Don schlurfte hinaus und stand Sekunden später mit großer Gebärde in der Tür. »Es brennt wirklich! Schnell raus!« Kalle verstaute hastig die unangebrochene Jägermeisterflasche in Dons Rucksack. Eine Flasche Goldwässerchen, Matronenlikör, versehentlich eine Flasche Eierlikör, Wodka Blutorange und zwei Flaschen Fernet Branca. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Er ließ mit seinem wehleidigen Blick eine Flasche Cognac zurück und schnappte sich sein Bier. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Dann rannte er den anderen hinterher. Der Flur war voller Qualm. Draußen sah man, dass die ersten Flammen aus dem Dach herauszüngelten. Don holte sein Handy aus der Hosentasche. »Ich rufe die Feuerwehr. Hoffentlich ist der Anruf kostenlos. Meine Karte ist leer.« Eine Minute später erklang die Sirene des Dorfes. Kurz darauf kam die Vorhut der Dorffeuerwehr aus dem Dorfkrug angestürmt. Zwei mutige, offensichtlich angetrunkene Männer stürmten in das Haus. Burgis Zimmer war der Brandherd. Mit Eimern und nassen Handtüchern bewaffnet, waren die Feuerwehrspioniere zunächst beim Versuch, den Brand zu löschen, erfolglos. Dennoch wurde der Einsatz für sie folgenschwer. Sie holten sich schwere Rauchvergiftungen und wurden von der nachrückenden Berufsfeuerwehr gerettet und im Krankenwagen weggefahren. Glücklicherweise hatten sich die Feuerwehren entschlossen, das Haus zu retten, aber ein Teil des Dachstuhls war schon verloren, als Burgis Eltern aus dem Theater kamen. Der Brand an sich hatte weitaus weniger Spuren hinterlassen als vermutet. Familie Meyer konnte ihr Haus betreten, um sich den Schaden anzusehen. Kalle und Don gingen kurz entschlossen mit, um auch den letzten Verdacht zu zerstreuen, sie hätten etwas mit dem Feuer zu tun. Im Haus standen einige tausend Liter Löschwasser. Burgi eilte direkt in sein Zimmer. »Mein Zimmer!« brüllte er. »Großartige Erkenntnis, wessen Zimmer sollte es sonst sein?« flüsterte Kalle. Nun sahen auch Don und Kalle, was der Brand angerichtet hatte. Eine Hälfte des Zimmers war komplett von den Flammen zerstört. Der Fernseher war nur noch erahnbar und das Bett sah nicht mehr bequem aus. Die 1860 Bayern-München-Bettdecke war zur Hälfte verbrannt. Kalle beobachtete das fassungslose Gesicht von Burgi, als Don sich zu dem Kommentar genötigt sah. »Mir kann sowas nicht passieren. Zum Glück habe ich kein Zimmer.« Burgi lief in seinem Zimmer umher. »Scheiße, mein Fernseher! Mein Nintendo, meine CDs! Meine Masters of the Universe-Sammlung!« Kalle war wie immer sehr einfühlsam. »Mach dir nichts draus. Nintendo macht blöd, Fernsehen auch. Und die meisten CDs waren Technoschrott, den du dir in 3 Jahren sowieso nicht mehr angehört hättest. Kommt, lasst uns mal umherschauen. Vielleicht ist noch irgendwas zu retten.« Leise und listig zu Don oder etwas abzustauben. Er blickte sich um. »Oh, was haben wir denn da?« Kalle hatte eine Kassette gefunden, die nur leicht angesenkt war. »Bibi Blocksberg und der Feuerteufel. Burgi, darf ich die zur Erinnerung mitnehmen?« Burgi grummelte beschämt. »Nimm sie mit, wenn es dich glücklich macht, aber erzähl niemandem davon.« »Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.« Der Brandmeister stellte mit Sachkenntnis fest, dass die Ursache des Schadens ein gewöhnlicher Kabelbrand war. »Ja, das kommt vor. Da kann man nichts machen. Manchmal brennt's halt«, sagte er und entlastete die beiden Hauptverdächtigen vollends. Anschließend fuhren Kalle und Don mit dem Auto zurück. Kalle war betrunken, aber dafür zitterten seine Hände nicht. Er lenkte den neuen Golf seines Vaters unspektakulär und verhältnismäßig sanft in einen Graben, weil er eine scharfe Kurve der Landstraße nicht bemerkt hatte. Kalle lernte daraus, dass man betrunken nicht Auto und erst recht nicht in Kuhdörfer fahren sollte. Don lernte, dass es nichts Besseres gibt, als sich erst gar kein eigenes Auto oder Haus anzuschaffen. Irgendwann fährt sowieso alles in den Graben oder wird vom Feuerteufel gefressen.